rutschte, sagten die Schwestern und verhehlt. Der hat uns gerade noch gefehlt. Und auf den langen Krankenhausflur sangen alle Krankenschwestern im Chor. Bekam einen Riesenschreck, nehmt dieses haarlose Monster weg. Sein Vater wollte ihn verkaufen und die Kohle dann versaufen. In der großen Trinkhalle waren sie breit und sangen alle. Schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze, wie ein Pidel mit Ohren. Ja, so ist er schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze. In der Schule wollte ihn keiner haben, die Lehrer konnten seinen Anblick nicht ertragen. Nach einem Unfall in Chemie sah er auch noch aus wie E.T. Anstatt ihn dann zum Arzt zu bringen, fingen die Lehrer an zu singen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze, wie ein Pil mit Ohren. Ja, so ist er schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze. Keine Rettung mehr, die Verletzungen waren viel zu schwer. Doch keiner wollte ihn begraben, denn niemand konnte den Gestank ertragen. Er wurde auf den Müll geschmissen und von den Möwen vollgeschissen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ja, so ist er schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze, wie ein Pidel mit Ohren. Ja, so ist er schon geboren wie eine Penisspitze, aber ohne Ritze. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh